Die Exegese der Rede bietet ein erschreckendes Bild. Der AG steht den Parteien ablehnend gegenüber und hält eine Tendenz zur Oligarchisierung und Erstarrung für systemimmanent. Es handele sich um Naturgesetzlichkeiten des Parteienstaates. Diese Formulierungen finden sich auch wieder in den Wahlkampfreden von Adolf Hitler im Jahr 1932. Hinzu kommt, dass der Begriff der Bewegung für die NSDAP prägend war, ebenso wie für den italienischen Faschismus. Höcke führt aus, dass er Veränderungen will, grundsätzliche Veränderungen. Ich will die AfD als letzte evolutionäre Chance für unser Vaterland erhalten. Ich will, dass wir diesen Halben einen Strich durch die Rechnung machen. Wir wollen das, denn wir wissen, es gibt keine Alternative im Etablierten. Im Weiteren, ich, Herr Höcke, würde mich nicht genug um die junge Alternative kümmern. Die Halben übernehmen dort allmählich das Ruder. Auch hier handelt es sich um eine Begrifflichkeit von Adolf Hitler. Die Nutzung des Begriffes die Halben zeigt für den damaligen AfD-Bundesvorstand, dass Höcke Begriffe aus Hitlerreden übernimmt. Höcke lehnt das etablierte Parteiensystem insgesamt ab, weil es im Etablierten keine Alternative gäbe. Damit wendet er sich unmittelbar gegen die verfassungsmäßige Ordnung, die durch das Parteienprivileg ausdrücklich politische Parteien vorsieht. Stattdessen solle eine Bewegung entstehen, die nicht in Erstarrung verfällt, weil sie regelmäßig auf die Straße geht. Genau das war das System, mit dem die Nationalsozialisten Parteiarbeit organisiert haben. Dem AG als Geschichtslehrer kann die Bedeutung solcher Sentenzen nicht verborgen geblieben sein. Der Antrag beschreibt eindringlich den Führerkult von Höcke und zitiert ihn erneut: »Ich weise euch einen langen, entbehrungsreichen Weg. Ich weise dieser Partei einen langen und entbehrungsreichen Weg. Aber es ist der einzige Weg, der zu einem vollständigen Sieg führt. Und dieses Land braucht einen vollständigen Sieg der AfD. Und deshalb will ich diesen Weg und nur diesen Weg mit euch gehen, liebe Freunde.« Hier geriert sich der AG als Führer, der seinen Anhängern einen Weg weisen kann, ja, der auch der Partei einen Weg weisen kann und darf. Politische Grundsatzentscheidungen werden allerdings im Rahmen der AfD nicht nach dem Führerprinzip verantwortet, sondern werden von den zuständigen Parteigremien vorgegeben. Höcke fordert den vollständigen Sieg, ein Begriff, der eindeutig dem Endsieg entspricht, den die Nationalsozialisten geprägt haben. Dann geht das Anwaltsschreiben im Auftrag des damaligen Bundesvorstandes auf die Sichtweisen Höckes zum Zweiten Weltkrieg ein. Der AG führt aus: Mit dem Kriegsverbrechen der Bombardierung Dresdens gegen Ende des Zweiten Weltkrieges sei geplant gewesen, unsere kollektive Identität zu rauben.